Nun waren sie vor dem Hause der Frau Rosemélie angekommen. Sie bewohnte auf der Straße Sainte-Adresse, den zweiten Stock eines großen Hauses, das ihr gehörte. Von ihren Fenstern überblickte man den ganzen Hafen von Le Havre. Als Frau Rosemélie die Mutter erblickte, die zuerst eintrat, streckte sie ihr nicht wie sonst immer die Hände entgegen, sondern öffnete die Arme weit, als ahne sie die Bedeutung dieses Besuches. Die Möbel des Salons waren mit weißen Überzügen bedeckt. Die Wände mit geblümtem Tapetenmuster waren mit 4 Bildern behangen, die noch ihr erster Mann, der Kapitän, gekauft hatte. Sie brachten sentimentale Szenen aus dem Seeleben. Auf dem ersten sah man eine Fischerfrau, die ein Taschentuch in den Lüften schwang, während am Horizont eben ein Segel verschwinden wollte, das ihren Mann entführte. Auf dem zweiten Bild dieselbe Frau auf den Knien, die Hände ringend, mit dem Blick in die Ferne, wo zum Funkeln von Blitzen das Boot ihres Mannes auf unwahrscheinlichen Wellen sich zum Sinken anschickte. Die 2 anderen Bilder zeigten ähnliche Szenen in einer höheren Sphäre der Gesellschaft. Eine junge Blondine träumt an Bord eines großen Dampfers den immer gleichen Traum. Sie sieht, durch tränenvolle Augen trüb, die entschwindende Küste. Was hat sie zurückgelassen? Dann sieht man die gleiche Frau bei offenem Fenster sitzen. Sie ist in Ohnmacht gefallen. Durch das Fenster sieht das Meer herein. Ein Brief ist von ihren Knien auf den Teppich gefallen. O Jammer! Er ist also tot. Alle Besucher waren hingerissen von der banalen Traurigkeit dieser billigen poetischen Darstellungen. Das verstand jeder, ohne Erklärung und Nachdenken. Man musste die arme Frau bemitleiden, wenn man auch bei der Vornehmeren nicht genau den Grund ihres Kummers kannte. Aber gerade diese Ungewissheit ließ nur umso besser träumen. Sie hatte sicher ihren Verlobten verloren. Gleich an der Schwelle wurde der Blick von den 4 Bildern festgehalten und wie durch einen Zauber gefesselt. Man konnte durchaus nicht von ihnen los, musste immer wieder die 4 Darstellungen der 2 Frauen betrachten, die sich wie 2 Schwestern glichen. Der Blick blieb auf der klaren, feinen, geschlossenen Zeichnung haften, die ausgeführt war wie eine Modezeichnung und nicht minder auf dem glänzenden Rahmen. Es gab einen Eindruck von Reinlichkeit und geradem Sinn, der sogar auf das andere Mobiliar hinüberwirkte. Die Stühle blieben nach unwandelbarer Ordnung aufgestellt, die einen zur Wand, um den Mitteltisch die anderen gereiht. Die weißen, makellosen Vorhänge hatten so gerade Falten, so regelmäßigen Kniff, dass man sie am liebsten etwas zerdrückt hätte. Nie entstellte auch nur ein Stäubchen. Die goldene Empire-Uhr, eine Weltkugel, getragen von einem knienden Atlas. Sie glich gelb, dick und rund einem im Zimmer gezogenen Kürbis. Als die Frauen sich setzten, änderten sie ein wenig die normale Ordnung der Stühle. »Sie sind heute nicht ausgegangen?« fragte Frau Roland. »Nein, ich muss sagen, ich bin etwas müde.« Wie um Jean und seiner Mutter zu danken, erinnerte sie nochmals an die Freude, die sie gestern am Ausflug und am Krebsfang gehabt. »Und wissen Sie, heute Morgen habe ich meine Krebse verzehrt. Sie waren hervorragend. Wenn Sie wollen, können wir einen dieser Tage unseren Ausflug wiederholen.« Der junge Mann unterbrach sie. »Wie wäre es, wenn wir vorher noch unseren gestrigen Ausflug zu Ende brächten, bevor wir einen neuen unternehmen?« »Wie das? Ich denke doch, er ist zu Ende.« »Gnädige Frau, ich habe in den Felsen von Saint-Jouin einen Fang gemacht, den ich gar zu gern nach Hause bringen möchte.« Sie nahm eine naive, schelmische Miene an. »Sie? Was denn? Was haben Sie gefunden?« »Eine Frau. Und nun sind wir, Mutter und ich, gekommen, Sie zu fragen, ob Sie noch wollen.« Sie begann zu lächeln. »Ich bleibe immer bei dem, was ich einmal gewollt habe.« Nun gab er ihr seine Hand, sie schlug lebhaft, energisch ein. Er fragte, sobald als möglich, nicht wahr? »Wann Sie wollen? 6 Wochen?« »Ich habe kein Urteil, aber meine künftige Schwiegermama, was denkt die darüber?« Frau Roland sagte mit traurigem Lächeln, »Ich denke gar nichts. Ich danke Ihnen bloß, dass Sie Jean haben wollen. Denn Sie werden ihn sehr glücklich machen.« Ich will tun, was ich kann, Mama. Zum ersten Mal war Frau Rosemilie warm geworden. Sie erhob sich, nahm Frau Roland in beide Arme, schloss sie innig an sich wie ein Kind. Unter dieser Liebkosung ging eine tiefe Welle der Erregung durch die Seele dieser armen Frau. Sie hätte nicht sagen können, was sie empfand. Es war traurig und doch süß. Sie hatte einen Sohn verloren, einen großen Sohn. Sie bekam dafür eine Tochter, eine große Tochter. Als sie sich wieder gegenüber saßen, nahmen sie eine der anderen Hand. Sie blieben so, sahen sich lächelnd an, während Jean fast von ihnen vergessen schien. Dann sprachen sie von einer Menge Dinge, die vor einer Heirat besprochen werden mussten. Und als alles besprochen, geregelt, geordnet war, schien sich Frau Rosemilie einer Einzelheit zu erinnern. Sie fragte, haben Sie Herrn Roland gefragt? Die gleiche Röte bedeckte die Wangen des Sohnes und der Mutter, und die Mutter antwortete, ach, das ist nicht nötig. Dann zögerte sie, denn eine Erklärung dafür musste kommen, und sagte, wir bringen alles in Ordnung, ohne ihn zu fragen. Es genügt, wenn wir ihm mitteilen, wozu wir uns entschlossen haben. Frau Rosemilie war durchaus nicht überrascht, lachte, fand es sehr natürlich, denn der gute Alte zählte ja nicht. Als Frau Roland mit ihrem Sohn wieder allein war, sagte sie, »Wir können wieder zu dir gehen. Ich möchte ein wenig ruhen.« Sie fühlte sich ohne Halt und Stütze, hatte Furcht vor ihrem Zuhause. So kamen sie zu Jeans Wohnung. Kaum war die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen, stieß sie einen tiefen Seufzer aus. Statt zu ruhen, wie sie gesagt, begann sie, die Schränke zu ordnen, die Stöße von Wäsche, die Zahl der Taschentücher und Socken nachzuprüfen. Sie wollte eine schönere Ordnung herstellen, etwas, das ihrem Hausfrauenherzen besser zusagte. Und nachdem sie alles gefaltet und geschichtet, die Servietten aufeinander gestapelt und alle Wäsche in die drei Grundklassen, Leibwäsche, Tischwäsche und Wirtschaftswäsche eingeteilt, trat sie einen Schritt zurück, um ihr Werk zu betrachten. »Sieh doch, Jean«, sagte sie, »ist es nicht hübsch?« Er stand auf, bewunderte alles, er wollte ihr Freude machen. Als er sich wieder gesetzt hatte, näherte sie sich ihm mit leichten Schritten von rückwärts, schlang ihren Arm um seinen Hals und mit dem anderen Arm legte sie ein in Papier eingewickeltes Etwas auf den Kamin. Er fragte, »Was ist es denn?« Als sie nicht antwortete, verstand er. Hatte er doch das Etwas nach der Form des Rahmens erkannt. »Gib es mir«, sagte er, aber sie tat, als verstünde sie nicht und kehrte zu ihren Schränken zurück. Er stand auf, ergriff die schmerzliche Reliquie mit Leidenschaft, ging durchs Zimmer, um sie doppelt in seinem Schreibtisch zu verschließen. Dann wischte sie eine Träne aus dem Augenwinkel und sagte mit etwas zitternder Stimme, »Nun will ich sehen, wie das neue Mädchen die Küche in Ordnung hält. Jetzt ist sie fort. Ich kann also in Ruhe alles nachsehen und mir Gewissheit über ihren Ordnungssinn verschaffen.« Die Empfehlungsbriefe der Professoren Mas, Roussel, Remusot, Flash und Bourriquel waren in den wärmsten Ausdrücken für ihren Schüler, den Dr. Pierre Roland, gehalten. Nun wurden sie durch Herrn Marchand, dem Verwaltungsrat der Gesellschaft, übergeben, befürwortet von Herrn Poulain, Richter am Handelsgericht, ferner Herrn Lenier, Großreder und Marival, Sekretär des Bürgermeisters von Le Havre, persönlichem Freunde des Kapitän Bouzir. Es traf sich, dass der Arzt für die Lorraine noch nicht bestimmt war und Pierre hatte alle Aussichten, in ein paar Tagen dazu ernannt zu werden. Der Brief, der ihm dies ankündigte, wurde ihm von dem Hausmädchen Josephine eines Morgens überbracht, als er seinen Anzug beendete. Sein erstes Empfinden war das eines zu Tode Verurteilten, dem man seine nahe bevorstehende Hinrichtung mitteilt. Aber bald fand er seinen Schmerz gemildert durch den Gedanken an seine Abreise, an dies ruhige Leben an Bord, auf dem ewig wandernden, ewig bewegten Gewässer. Hier im väterlichen Hause lebte er jetzt wie ein Fremder, stumm immer im Hintergrunde. Seit dem Abend, der ihm das furchtbare Geheimnis entrissen, fühlte er, dass kein lebendes Band ihn an die Seinen mehr kettete. Er machte sich die bittersten Vorwürfe, Jean alles erzählt zu haben. Er fand sich selbst hassenswert, gemein, bösartig. Und doch hatte es ihn beruhigt, dass er gesprochen hatte. Nie traf er seines Bruders oder seiner Mutter Blick. Um seinen Augen zu entgehen, hatten die Iren eine eigentümliche Behendigkeit gewonnen. Es gab Kriegslisten. So viel lag ihnen daran, den seinen zu meiden. Oft fragte er sich, was hat sie nur Jean sagen können? Hat sie gestanden oder geleugnet? Was denkt er von ihr, was von mir? Er erriet es nicht, das brachte ihn zur Verzweiflung. Er sprach kaum mehr zu ihnen, nur noch zu Roland. Als er die Nachricht von seiner Ernennung erhalten hatte, zeigte er sie noch am selben Tage den seinen. Sein Vater, der sich nur zu gern über alles freute, klatschte in die Hände. Jean antwortete scheinbar ruhig, aber doch sehr froh. Ich wünsche dir aus vollem Herzen Glück, denn ich weiß, dass du sehr viele Mitbewerber gehabt hast. Du verdankst alles den Briefen deiner Professoren. Seine Mutter senkte den Kopf, sagte, ich bin froh, dass es dir gelungen ist. Er ging nach dem Essen in die Büros der Gesellschaft, um sich nach allerlei zu erkundigen. Er fragte nach dem Namen des Schiffsarztes für die Picardie, die morgen abgehen sollte, denn er wollte bei ihm alle Details seines neuen Lebens erfahren. Dr. Pirette war an Bord. Pierre kam zu ihm, wurde in einem kleinen Kabinchen empfangen von einem blonden jungen Mann. Sie sprachen lange miteinander. Man hörte durch das tiefe Getöse des ungeheuren Schiffes einen fortdauernden, verwirrenden Lärm, wie der dumpfe Klang der im Schiff gerade verladenen Waren sich zum Geräusch der Schritte, der Stimmen, dem Rollen der Maschinen, zum Pfeifen der Aufseher und dem Lärm der gezogenen, klirrenden Ketten gesellte. Dazu kam noch das raue, heisere Fauchen des Dampfes, unter dem der ganze Dampfer erzitterte. Als Pierre seinen Kollegen verlassen hatte und sich wieder auf der Straße befand, warf sich eine neue Welle von Trauer über ihn, hüllte ihn wie ein Nebelschleier auf dem Meere ein, der von einem Ende der Welt kommt und in seinen Schwaden etwas Geheimnisvolles trägt, den Hauch der Pest aus fremdem Land. Nie war er so in eine Pfütze von Traurigkeit versenkt gewesen, auch in seinen schlimmsten Stunden nicht. Das letzte Band war zerrissen. Er war allein. Aus seinem Herzen war jede Wurzelfaser ausgerissen, jede Spur von Zärtlichkeit ausgerottet. Er fühlte die Verzweiflung eines Hundes, der seinen Herrn verloren hat. Das war nicht mehr die Qual der Seele, nein. Der Jammer der schutzlosen, verlassenen Kreatur. Die starke körperliche Angst des Heimatlosen, der kein Dach im Regen über sich hat, der dem Sturm und allen Gewalten der Welt ausgesetzt ist.